Упражнение 46. Страница 112. Sie helfen einander. Ruth Kerner und Svetlana Petrova sind Freundinnen. Sie studieren Medizin an der Humboldt-Universität. Sie sind im ersten Studienjahr. Das Studium ist nicht leicht, aber interessant. Die Freundinnen helfen einander oft. Ruth lernt gern Russisch. Svetlana spricht gut Deutsch, aber sie schreibt noch manchmal falsch. Svetlana öffnet das Heft und fragt die Freundin: Schreibe ich das Wort Fachleute richtig? Ja, du schreibst dieses Wort richtig. Aber das Wort Gebäude schreibst du falsch, sagt Ruth. Sie nimmt das Heft der Freundin und korrigiert den Fehler. Svetlana dankt der Freundin. Dann fragt Ruth. Sie versteht das Wort Prävoschodny nicht. Svetlana erklärt der Freundin. Das Wort Prävoschodny bedeutet Atlitschny. Das Wort Atlitschny kenne ich schon, sagt Ruth. Diese Wörter sind also Synonyme, sagt Svetlana und bildet ein Beispiel. Die Vorlesungen des Professors sind ausgezeichnet. Sie gefallen den Studenten gut. Ruth übersetzt dieses Beispiel schnell ins Russische. Der Unterricht ist zu Ende. Ruth und Svetlana verlassen die Universität. Unterwegs sprechen sie bald Deutsch, bald Russisch. Gehen wir zu Fuß oder nehmen wir den Bus? Fragt Ruth. Das Wetter ist schön. Gehen wir zu Fuß, sagt Svetlana.